Und jetzt die Sendung. Werden die Wale ausgerottet? Es war Anfang Oktober 1971. Wir hatten einen alten Fischkutter samt Kapitän gemietet und in großen Buchstaben Greenpeace draufgepinselt. Den Namen unserer Umweltschutzorganisation. Wir wollten zur Aleuteninsel am Sitka, die einige hundert Seemeilen südwestlich der Küste von Alaska liegt, weit draußen im Pazifischen Ozean also. Dort beabsichtigte die amerikanische Atomenergiekommission, einen unterirdischen Atombombenversuch durchzuführen, und wir wollten das verhindern und gegen die Atombombe protestieren. Wenn wir uns in der Nähe der Insel am Chitka aufhielten, so dachten wir, dann konnte die Bombe nicht gezündet werden, ganz einfach. Leider war alles vergeblich, denn der Atombombenversuch wurde um einen Monat verschoben. Auf der Rückfahrt nun wurden wir auf etwas aufmerksam, das uns genauso stark bewegte wie die Angst vor einem atomaren Krieg. Wir waren in einem kleinen Hafen an der Küste Alaskas mit unserem Schlauchboot an Land gegangen, um dort die Nacht zu verbringen. Der Wind pfiff uns um die Ohren. Etwa 100 Meter vor uns sahen wir einige Baracken, aber es schien kein Licht durch die Fenster. Ich ging mit John Cormack, unserem Kapitän, auf eine der Baracken zu. Das sieht hier ja reichlich verfallen aus. Na, vielleicht können wir da drinnen übernachten. War das hier früher mal ein Hafen oder sowas? Ich weiß nicht so recht. Schauen wir doch mal rein. Mann, wie sieht denn das hier aus? Wie im Horrorfilm. Komm nicht zu nah an den Maschinen ran. Ah, Wind schon. Sauerei. Was ist denn das für ein klebriges Zeug überall drauf? Ist das Öl? Ich glaube, das ist Tran. Walfischtran. Wir waren in eine alte, verlassene Walfangstation geraten. Die Gebäude waren verfallen. Undefinierbare, tranbeschmierte Maschinen rosteten vor sich hin. Flechten hingen in bizarren Mustern von den Holzwänden. Draußen in der Nähe der großen Wassertanks gab es einen etwas sumpfigen Platz. Auf den ersten Blick sah er aus wie eine kleine, mit Treibholz überhäufte Bucht. Knochen! Das sind Knochen von Walen! Die müssen ja hunderte von Walen hier zerlegt haben! Tausende! Bob, Tausende! Ich bin früher hier jahrelang in den Gewässern gefahren. Da konntest du im Meer Wale sehen, so weit du gucken konntest. Heute siehst du hier kaum noch welche. Wahrscheinlich haben die Menschen schon vor einigen tausend Jahren Wale gejagt. Vor etwa 300-400 Jahren aber begann man, dem Wal systematisch nachzustellen. Große Segelschiffe führten dazu mehrere kleine Ruderboote an Bord mit sich. Sobald man vom Ausguck die Blaswolke, also den Atemstrahl eines Wales, gesichtet hatte, wurden die hölzernen Ruderboote zu Wasser gelassen. Am Bug stand der Harpunier, der dann im richtigen Augenblick mit aller Wucht eine Harpune in den Leib des Wales schleuderte. Die Harpune war an einer langen Leine befestigt, sodass der Wal nicht wegtauchen konnte und das Boot hinter sich herschleppen musste. Kamen die Walfänger schließlich nah genug an den ermüdeten Wal heran, so stachen sie mit Lanzen nach ihm und töteten ihn. Das ganze Unternehmen ist reiner Irrsinn, aber ihr Landratten hört ja nicht auf einen erfahrenen Seemann. Kapitän John Cormack hatte schon recht. Unser neuer Plan war wirklich etwas ungewöhnlich und vor allem war gefährlich. Die alte Walfangstation mit den Walskeletten hatte auf John und mich einen tiefen Eindruck gemacht. Und wir hatten spontan beschlossen, etwas zum Schutze der Wale zu unternehmen. Seitdem waren 4 Jahre vergangen. Unsere Organisation Greenpeace war inzwischen enorm gewachsen. Zu unserer Gruppe an Bord des etwa 25 Meter langen Kutters Phyllis Cormack gehörten jetzt neben dem Kapitän John Cormack und mir, Bob Hunter heiße ich, George Korotwa, ein tschechoslowakischer Psychologe, der fließend Russisch spricht und bei uns als Funke angeheuert hatte. Dann Okun Bo, ein Ernährungswissenschaftler, der 1973 mit den Oglala Sioux an der Besetzung von Wounded Knee teilgenommen hatte. Die Indianer hatten damals dagegen protestiert, dass sie in ihren Reservaten wie Gefangene gehalten wurden. Und schließlich war da noch mein Freund Paul Watson. Greenpeace hatte sich also vom Kampf gegen Atombomben nun darauf verlegt, Wale zu schützen. Ja, und deshalb schipperten wir jetzt Ende April 1975 in unserem alten Fischkutter im Pazifik umher. Wir wollten Walfänger suchen. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass euer Plan totaler Wahnsinn ist, Jungs. Fängst du schon wieder an, Cormac? Okay, dann gehen wir am besten gleich wieder um. Ah, komm, beruhige dich, Mann. Bob, wie habt ihr euch das nun vorgestellt mit den Walfängern? Ja, ganz einfach, wir fahren dazwischen. Ja, wir fahren mit den Schlauchbooten zwischen die Harpunenboote und die Wale. Dann können sie nicht auf die Wale schießen. Das ist ziemlich riskant. Und wenn sie doch schießen? Ja, wie sollen wir denn sonst die Wale schützen? Außerdem müssen wir die Fangflotte ja erstmal finden. Oh, du schönes, weites Meer. Ach, hör auf. John, wie stehen unsere Chancen, dass wir eine der Fangflotten aufstöbern? Der Pazifische Ozean reicht von Alaska bis Südamerika, von Mexiko bis nach Japan. Ach, schon gut. Wenn wir also die Fangorte der Walfänger nicht doch noch herausbekommen, dann können wir... Einpacken, jawohl. Und wie wollt ihr die Fangschiffe aufhalten, falls wir sie doch finden sollten? Die sind doch um einiges schneller als mein Kutter. Die fahren uns doch glatt vor der Nase weg. Ich glaube, ich habe was, das euch interessiert. Ich habe gerade einen Funkspruch aufgefangen von Dr. Spong. Spong hat in Europa in der Zentrale der Walfangkommission die Kopien von den Plänen gekriegt. Was denn für Pläne? Von den Plänen, wo die russische Walfangflotte dieses Jahr jagt. Damit haben wir ein Problem weniger, Kapitän. Siehst du? Dr. Spong erforschte seit einigen Jahren das Verhalten von Walen im städtischen Aquarium von Vancouver in Kanada. Er hatte angeboten, uns zu helfen. Waren es vor 100 Jahren noch hölzerne Ruderboote und Segelschiffe, so sind es heute modern ausgerüstete Fangflotten, die Jagd auf die Wale machen. Eine solche Fangflotte besteht meistens aus einem Fabrikschiff und etwa 6 bis 8 Fangschiffen, die mit Granatharpunen ausgerüstet sind. Ein Fangschiff misst vom Bug bis zum Heck etwa 40 bis 60 Meter. Das Fabrikschiff aber ist rund 400 Meter lang. Walfangflotten werden vor allem von Japan und von der Sowjetunion unterhalten, von den beiden Nationen, die heute die meisten Wale fangen. Eines dieser gewaltigen Fabrikschiffe ist die russische Dalny Vostok. Sie befindet sich jetzt mehrere hundert Seemeilen von dem Kutter der Greenpeace-Leute entfernt, auf der Suche nach Walen. So nah bei Tiefe 250. Kein Echo. Gehen Sie tiefer, Kostov. Der Mann am Sonarsuchgerät sucht das Meer unter dem Fabrikschiff mit dem Peilton nach Walen ab. Aber auch die Wasseroberfläche wird sorgfältig mit Fernsehkameras beobachtet. Plötzlich folgen die Töne des Sonars schneller aufeinander. Das Gerät zeigt in einer Tiefe von 300 ein Echo. Bei 160 Grad etwa 150 Meter Backbord voraus. Das bedeutet, die Dalny Vostok hat mehrere Wale in der Tiefe geortet. Funkspruch an die Scharadinsky und die Vlasny. Wahrscheinlich Pottwalschule bei 160-08. Dalny Vostok an Fangschiffe Scharadinsky und Vlasny PK-2007. Pottwalschule bei 160. Auf dem Fangschiff Scharadinsky, das hinter der Dalny Vostok fährt, ist alles bereit für die Jagd. Nach dem Funkspruch nimmt es sofort Fahrt auf. Harpune bereit! Harpune bereit! Da bläst er! Backbord voraus bläst er! Das Fangschiff hält direkt auf den Atemstrahl des Wales knapp 200 Meter voraus zu. Jetzt erkennt der Wal die Gefahr und taucht steil weg. Ich krieg dich schon, mein Junge. Du musst ja auch mal wieder auftauchen zum Atmen. 15 Minuten vergehen. Dann taucht der Wal keine 100 Meter entfernt wieder auf. Die 2000 PS-Maschine des Fangbootes treibt ihn unbarmherzig vor sich her. Wieder taucht der Wal. Aber schon nach 2 Minuten muss er erneut Atem holen. Das Fangboot schiebt sich näher und näher heran. 50 Meter, 30, 20 Meter. Das Pfeifen seines Atemstrahles ist jetzt dicht an der Bordwand zu hören. Noch ein kleines Stückchen, ein kleines Stückchen. So, jetzt! In diesem Augenblick schießt der Harpunier die Granatharpune ab. Das Seil, an dem sie befestigt ist, saust zischend hinterher. Getroffen! Wer sagt's denn? Wal getroffen! Die moderne Granatharpune detoniert dumpf im Kopf des Wales. Ströme von Blut ergießen sich in das graue Meer. Und wenig später ist der Wal tot. Das Fangschiff fährt nah an ihn heran und markiert ihn mit einer Radarboje. Später erst wird ihn das Fabrikschiff an Bord nehmen. Die Scharadinsky aber setzt die Jagd fort. Durch diese Jagd sind heute viele Walarten vom Aussterben bedroht. Der große Blauwal zum Beispiel ist zwar heute geschützt, aber die Jagden früherer Jahre haben seine Zahl derart verringert, dass er sich kaum mehr vermehren kann. So wird er wahrscheinlich aus unseren Meeren bald verschwunden sein. Für immer. Was hast du denn mit dem Brot gemacht? Bei dem Sturm ist ein bisschen Dieselöl in die Vorräte gekommen und da, naja, tut mir leid. Es war der 20. Juni. Fast 2 Monate waren wir jetzt schon auf See. Ein Sturm hatte uns in der letzten Woche 250 Meilen nach Süden verdriftet. Kaffee, Büchsensaft, Frischgemüse und Zigarettentabak waren uns ausgegangen. Und von der russischen Fangflotte keine Spur. Trotz der Informationen von Dr. Spong. Zu all dem war jetzt noch der gesamte Brotvorrat verdorben. Wie lange haben wir noch was zu beißen? Was? Wieso? Ich meine, bevor wir zurück müssen. Wenn wir ein paar Fische fangen und das Wasser rationieren, etwa 10 Tage. Na, da müssen wir umkehren. Und was wird da mit den Walen? 10 Tage hatten wir also noch. Irgendetwas musste in diesen 10 Tagen geschehen. Irgendetwas. Und es geschah auch etwas. Am Abend des 23. Juni stürzte unser Funker George aufgeregt in die Kajüte. Ich habe sie, Leute. Ich habe sie. Ich habe eben einen Funkspruch von der Dalny Vostok an die Vlastny aufgefangen. Ich habe ihre Position gepeilt. Wo sind sie? Etwa 60 Meilen vor der nordkalifornischen Küste. Dann sind sie keine 12 Stunden von uns entfernt, George. Die werden sich wundern, wenn wir da morgen früh auftauchen. An Langmetalltampen wird der Pottwal langsam in die riesige Heckluke des Fabrikschiffes Dalny Vostok gezogen. Mit überdimensionalen Messern zerschneiden die Männer an Bord den dicken Speck des Wales in wenigen Minuten zu koffergroßen Stücken. Laufbänder transportieren die tonnenschweren Fettpolster in die Trankocherei des Schiffes, wo elfenbeinfarbenes Öl aus ihnen gewonnen wird. Der Rest des Wales verschwindet im Bauch des Schiffes, das hier einer großen Fabrik gleicht. Nur wenige Männer stehen vor den Schaltpulten der Maschinen, bugsieren den Kadaver des Wales langsam voran. Die Hitze in dem gelblichen Halbdunkel der Halle ist fast unerträglich. Hier wird das Fleisch des Wales vorsichtig abgelöst, dann in kleine Stücke geschnitten und abtransportiert. An einigen Stellen treten die gewaltigen Knochen gelblich hervor. Wenig später liegt das Skelett des Wales blutverschmiert da. Ein Messer, so groß wie ein Schwert, schlitzt den Magen des Wales der Länge nach auf. Die gewaltigen Magenwände klappen schwerfällig zur Seite herunter. Die Männer schauen einen Augenblick interessiert in den geöffneten Magen des Wales. Ein riesiger Krake mit 6 Meter langen Fangarmen liegt tot darin. Solche Kraken bilden die Hauptnahrung der Pottwale. Jetzt wird das bloße Skelett des Wales in kleine Stücke zersägt, die dann in die Knochenmühle wandern. Später wird man aus dem Knochenmehl Leim und Gelatine herstellen. Aus dem Walöl werden Fette, Farben und Waschmittel hergestellt. Und das Fleisch wird zu Düngemittel und Hundefutter verarbeitet. Aus den Eingeweiden schließlich gewinnt man Hormone und Vitamine. Von dem Riesentier geht also nichts verloren. Nur der Wal selbst verschwindet aus den Meeren. Am 24. Juni, morgens um 10 Uhr, war es endlich soweit. Am Horizont tauchte die Silhouette der Dalny Vostok auf. Näher und näher kamen wir an das Fabrikschiff heran. Es hatte 2 seiner Fangschiffe bei sich. Plötzlich nahm das eine, die Vlastny, Fahrt auf. Augenblicke später sahen wir warum. Pottwale! Backbord voraus! 5, 7, 10, eine ganze Schule! Deshalb haben die es so eilig. Fahr doch zu, Comic! Erstmal können Armleuchter. Die Vlastny ist immerhin doppelt so schnell wie mein alter Kutter. Wir können doch die Wale nicht vor unseren Augen abschlachten lassen. Wir schaffen's nicht, es hat keinen Sinn, Paul. Was denn das? Ja, das gibt's doch gar nicht. Die drehen um. Die Wale drehen um. Die Viecher kommen auf uns zu. Paul, Bob, George, los in die Schlauchboote. Ich glaube, jetzt ist es soweit. Schnell. In Windeseile hatten wir die Schlauchboote zu Wasser gelassen, die Außenbordmotore angelassen und schon brausten wir der Vlastny entgegen. Sie war noch gut 100 Meter vor uns. Und zwischen der Vlastny und uns die Wale. 5, 6 Tiere. Die schossen jetzt regelrecht durchs Wasser direkt auf unser Schlauchboot zu. Und schon hatten sie uns erreicht und geschickt glitten sie seitlich an uns vorüber. Jetzt befanden wir uns zwischen den fliehenden Walen und der Vlastny, die näher und näher herankam. Ihr Bug hob und senkte sich jetzt vor uns wie eine riesige Axt. Keine 10 Meter von uns entfernt. Der Harpunier zielt auf uns, Bob! Mensch, der drückt ab! Der Harpunier schoss tatsächlich. Wir konnten das Zischen des Seiles hören. Ich schloss die Augen. Würde er uns treffen? Die Harpune sauste etwa 2 Meter über unsere Köpfe hinweg und schlug weiter von uns entfernt klatschend ins Wasser. Das war mehr als knapp. Der Wal ist getroffen. Aber da kommt ein anderer ran. Der schmeißt uns glatt um. Nichts wie weg hier. Mit einem wütenden Wal ist nicht zu spaßen. Wir fuhren deshalb so schnell es ging zum Schiff zurück. Ich schaute zur Vlastne hinüber und sah, dass der Harpunier auf den zweiten Wal angelegt hatte. Dann feuerte er die Harpune ab. Einen Augenblick später hörten wir die dumpfe Explosion der Granate. Auch dieser Wal war getroffen. Der hätte uns doch um ein Haar in die Luft gesprengt. Die Russen haben abgedreht. Gratuliere. Bob, Paul. Wozu? Wir haben doch die beiden Wale abgeschossen. Da gibt's nichts zu gratulieren. Aber die restliche Herde konnte fliehen. Ihr habt 8 Wale in das Leben gerettet. Mann, 8 Wale. Naja, immerhin. In den folgenden Jahren fuhren Bob Hunter und die anderen der Greenpeace-Leute noch oft hinaus aufs Meer und störten die Walfänger bei ihrer Arbeit. So 1977, als einige Greenpeace-Mitglieder die Dalny-Vostok enterten und mit der Mannschaft über den Walfang diskutierten. Und auch vor der ebenso großen japanischen Walfangflotte konnten sie manchen Wal schützen. Aber trotz zahlreicher Proteste gegen den Walfang, trotz der Aktionen der Greenpeace-Organisation, geht die Jagd auf die Wale weiter. Noch heute. Mancher könnte nun fragen, warum sollen die Wale eigentlich nicht gejagt werden? Was unterscheidet einen Wal, außer seiner Größe, zum Beispiel von einem Hausschwein, das wir doch recht oft und mit Genuss verspeisen? Stellen wir uns einmal vor, an einem Tisch säßen sich gegenüber der Kapitän des russischen Fabrikschiffes Dalny Vostok, Herr Itsuro Nikimoto, ein Japaner, der die aus Walen gewonnenen Produkte verbraucht, und Bob Hunter von der Greenpeace-Organisation. Und diese drei unterhalten sich über den Walfang. Wale zu schützen ist sicher sehr wichtig. Aber wir in Japan haben zu wenig Boden, um ausgedehnte Viehzucht zu betreiben. Wir sind also auf Nahrung aus dem Meer angewiesen. Auch auf das Walfleisch also. Auch andere Seefahrtländer mit einer großen Bevölkerung führen einen Großteil ihrer Nahrung aus anderen Ländern ein. Japan zum Beispiel könnte Rind- und Hammelfleisch aus Australien und Neuseeland bekommen. Die Bundesrepublik Deutschland bezieht viele ihrer Rindersteaks ja auch aus Argentinien. Sie essen doch auch Schweine. Würden Sie auch gegen das Töten von Schweinen protestieren? Ach, die Schweine sind ja nicht vom Aussterben bedroht. Die Wale aber ja. Wir fragen Sie doch einmal unseren Fabrikschiffkapitän, ob er überhaupt noch so viele Wale fängt, wie er darf. Naja, ich gebe ja zu, dass in den letzten Jahren die Zahl der Wale ziemlich zurückgegangen ist. Allerdings. Die meisten Fangflotten fangen heute nicht mehr so viel, dass sich der Walfang rentiert. Walfang lohnt sich nicht mehr, weil es nicht mehr genügend Wale gibt. Die Meere sind fast leer. Japan und die Sowjetunion wollen ihre teuren Walfangflotten nur jetzt nicht einfach verschrotten. Deshalb jagen sie weiter. Ich fange immer noch genug Wale. Na, zwar nicht mehr so viele wie früher, aber immer noch genug. Und wir würden noch mehr fangen, wenn die Greenpeace uns nicht dauernd in die Quere kämen. Aber lassen Sie mich ein anderes Argument anführen. Sehen Sie, in den letzten 300 Jahren sind fast 500 Tierarten ausgestorben, ausgerottet worden, um ehrlich zu sein. Ja, hat uns das bis jetzt groß geschadet? Kommt es wirklich auf eine Tierart mehr oder weniger noch an heute? In den Großstädten kann man heute kaum noch das Singen von Vögeln hören. Auf dem Lande sehen Sie nur sehr selten einen Storch. Den meisten von uns fällt das nicht auf, weil sie nicht mehr in der Natur leben, sondern meist vorm Fernseher. Ja, da gibt es allerdings noch eine Menge Singvögel und Störche und alle möglichen Tierarten zu sehen. Kommt es aber nicht vor allem darauf an, dass wir Menschen überleben? Sogar wenn die Tiere dafür sterben müssen? Sind wir nicht wichtiger? Hat der Mensch das Recht, Tierarten auszurotten? Ach, das Recht? Wer fragt denn nach Recht, wenn es ums Überleben geht? Ja, können wir denn überleben, wenn wir die Natur zerstören?